Ich werde jetzt im Folgenden versuchen, relativ kurz und thesenhaft einige Grundpositionen von Pashukanes Rechtskritik vorzustellen. Zunächst einmal nur ganz kurz etwas zu Pashukanes Leben. Da werde ich nur zwei, drei Sätze zu sagen. Dann auch da nur zwei, drei Sätze zu traditionellen Auffassungen zu Staat und Recht im traditionellen Marxismus zu der Zeit von Pashukanes selbst, von denen er sich abgrenzt. Und dann werde ich im Hauptteil die grundlegende Argumentation von Pashukanes darstellen, wie es, welchen Zusammenhang es gibt zwischen der wahren Form, der Rechtsform und der Staatsform und auch etwas zu seiner Idee eines Rechtsfetischismus sagen. Und im dritten Teil, was ist jetzt, okay, und im dritten Teil werde ich dann einige Kritikpunkte an Pashukanes, die an ihm formuliert worden sind, euch präsentieren. Denn Pashukanes Position ist schon zu seinen Lebzeiten und zu der Veröffentlichung seines Hauptwerks oder seines hier in Deutschland bekanntesten Werks ausgiebig von sehr wichtigen sogenannten bürgerlichen Rechtstheoretikern und auch von marxistischen Rechtstheoretikern kritisiert worden. Gut, erstmal ganz kurz nur zu Pashukanes selbst. Wie ihr seht, er ist 1891 geboren, 1937 vermutlich gestorben. Das vermutlich deutet schon auf einen etwas dramatischen Hintergrund hin. Pashukanes hat unter anderem in Deutschland Rechtswissenschaften studiert und hat in der entstehenden Sowjetunion mit Petr Stučka zusammen zunächst einmal in den 20er Jahren die führende Rolle in der Rechtstheorie eingenommen, das heißt sowohl wahrgenommen als Rechtstheoretiker als auch als Funktionär in verschiedensten Institutionen der Sowjetunion, an der Spitze verschiedenster Institutionen der Sowjetunion in Bezug auf Rechtstheorie war Pashukanes tätig. Also Pashukanes war nicht irgendein Stubengelehrter, der irgendwie gar nicht wahrgenommen wurde, sondern der war wirklich einer der führenden, in den 20er Jahren einer der zwei führenden Rechtstheoretiker und Rechtsfunktionäre der Sowjetunion. 1929, wie vielleicht einige von euch wissen, beginnt eine sehr brutale Stalinisierung der sowjetischen Gesellschaft und auch der KPDSU. Und im Zuge dieser Stalinisierung muss Pashukanes 1931 spätestens seine Rechtstheorie widerrufen. Also alles das, wogegen er sich gewendet hat in seinen Frühschriften, vor allen Dingen in dem Werk Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, das 1924 erschienen ist und 1929 in Deutschland auch erhältlich war auf Deutsch. Alles, wogegen er sich da gewendet hat, das vertritt er plötzlich selbst, 1931. Das ist nur eine von vielen Absurditäten in dem Absurdistan Sowjetunion und noch nicht mal eine der absurdesten Absurditäten. 1931 veröffentlicht er eine Reihe von Texten, die auch auf Deutsch erhältlich sind und in den 70er Jahren veröffentlicht wurden, kommentiert von Thomas Blanke, einige Schriften, in denen er vom Volksstaat Sowjetunion spricht und im Grunde genommen die stalinistische oder stalinische These vertritt, dass es eine Volksstaatlichkeit geben kann, ein Volksstaat geben kann und ein sozialistisches Recht geben kann. Diese Idee, dass es einen Volksstaat geben kann, nur nebenbei ist diese stalinistische These ist noch nicht mal mit Lenins doch sehr einfacher staatstheoretischer Idee zu vereinbaren. Das hat ihn erstmal das Leben gerettet und die Funktion und führende Funktionen hat er beibehalten bis 1936 und 1937 ist er dann wahrscheinlich ohne Gerichtsverfahren erschossen worden. Aber das sind alles nur Vermutungen. So, also vielleicht noch zu der Rezeption. Ich habe es ja schon angedeutet, Pashukanes ist nicht bloß in der Sowjetunion wahrgenommen worden. Er ist sowohl in marxistischen Kreisen im Westen sehr stark rezipiert worden, dazu im dritten und letzten Teil, als auch eben von führenden Rechtstheoretikern, vor allen Dingen in Deutschland, wo er ja auch sozusagen, wohin sein Text übersetzt wurde ins Deutsche und wo er auch gewirkt hat. Er hat auch als Gesandter der Sowjetunion kurzzeitig in Deutschland gearbeitet in den 20er Jahren. Ich nenne nur zwei Namen, Gustav Radbruch, einer der führenden sozialdemokratischen Rechtstheoretiker. Alle Juristinnen und Juristen kennen die Radbruchsche Formel, wenn sie denn überhaupt was kennen von Rechtstheorie. Und der andere, noch wichtigere Theoretiker, der Paschukanis eine ausführliche Kritik gewidmet hat, ist Hans Kelsen gewesen. Wie gesagt, dazu im dritten Teil. Also Paschukanis ist schon zu Lebzeiten sehr bekannt, berühmt gewesen und sehr einflussreich gewesen. Insgesamt muss man aber sagen, dass spätestens mit seinem Tod oder spätestens mit seinem Widerruf Anfang der 30er Jahre dieser Ansatz der Rechtstheorie zumindest in der marxistischen Tradition verloren gegangen ist. Also ich kenne niemanden jetzt in dieser Zeit zwischen den 30er Jahren und den Ende der 60er Jahre, der an diese Argumentation von Paschukanis anknüpft. Aber das ist natürlich auch nicht zufällig so. Der Zweite Weltkrieg, die stalinistische Zerstörung jeder theoretischen Kultur in der Sowjetunion und dann sozusagen der Kalte Krieg haben dazu geführt, dass bestimmte heterodoxe Ansätze im Marxismus-Leninismus sozusagen oder vom Marxismus-Leninismus erstickt wurden. Erst in den 60er Jahren wird er dann in Westdeutschland wieder rezipiert von kritischen Juristen und in den 70er Jahren gibt es dann eine, vor allen Dingen in der Bundesrepublik Deutschland gibt es eine sehr starke theoretische Strömung, die später die sogenannte Staatsableitungsdebatte genannt wird, die wesentliche Ideen dem Denken von Paschukanis verdankt und seinen Argumentationen sehr stark folgt. In den USA gibt es ebenfalls einige Vertreter, Isaac Balbus zum Beispiel, oder es gibt sozusagen auch einige Schulen oder einige Vertreter in den USA. Gut, erstmal zu diesem ganzen biografischen Kram. Ich komme jetzt zunächst einmal nur ganz stichwortartig zum ersten Teil traditioneller Marxismus zu Staat und Recht. Wie gesagt, nur zwei Thesen. Es gibt im Grunde genommen, ganz grob vereinfacht, in der Zeit, in den 20er Jahren, in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts, gibt es zwei wesentliche Positionen innerhalb der sozialistischen oder auch marxistischen Arbeiterbewegung zu Staat und Recht. Es gibt auf der einen Seite eine Tendenz, die sehr stark auf Ferdinand Lassalle zurückgeht und auch von Hans Kelsen beispielsweise und Gustav Radbruch repräsentiert wird, die ja beide Sozialdemokraten auch waren, aber auch teilweise von Karl Kautsky, nämlich die Tendenz zu sagen, dass das Recht eigentlich Ausdruck einer transzendentalen Idee ist oder einer transzendentalen Norm, das heißt einer Norm, die alle anderen Normsetzungen ermöglicht oder als Ausdruck einer überhistorischen Gerechtigkeitsidee, so bei Gustav Radbruch zum Beispiel. Bei Lassalle findet man auch den Gedanken, Recht und Staat sind sozusagen Ausdruck eines allgemein menschlichen Fortschrittsgeschehens hin zu immer größeren kulturellen Leistungen der Menschheit. Der Staat wird hier als Ausdruck des allgemeinen Wohls und allgemeinen Willens verstanden, in einem sehr emphatisch-normativen Sinne. Der Staat ist sozusagen eigentlich etwas, an das die Arbeiterbewegung anknüpfen kann. Der Staat schützt das Proletariat vor allzu arger Ausbeutung, wie Kelsen sich etwas merkwürdig ausdrückt. Und der Staat ist im Grunde genommen das, worauf man zählen kann im Kampf für den Sozialismus. Je mehr der Staat in die Hand nimmt durch öffentliches Recht, durch Eingriffe in die kapitalistische Ökonomie, also je mehr der Staat verrechtlicht, desto näher kommt die Gesellschaft dem Sozialismus, so die grundlegende Idee. Also das wäre sozusagen der eine Punkt, die eine Seite, die Sozialdemokratie, die betrachtet in der Hinsicht die abstrakt allgemeinen Charakter des Rechts, weil also das Recht gilt ohne Ansehen der Person, vertritt nicht Privilegien, also das moderne bürgerliche Recht, vertritt nicht irgendwelche Privilegierungen, sondern hat die Idee allgemeiner Gleichheit und Freiheit. Dieser Gedanke wird sozusagen isoliert für sich genommen und es wird gesagt, das ist im Grunde genommen schon das, woran Sozialistinnen und Sozialisten anknüpfen können. Das ist die eine Tendenz, die hin, wie man merkt, zu einem sehr etatistischen, staatsfixierten und letztlich auch reformistischen oder, wie ich sagen würde, gradualistischen Sozialismusmodell führt. Gradualistisch, weil der Gedanke da ist, so je mehr Staatseingriffe in die Ökonomie, desto mehr Schritt für Schritt entfaltet sich ein sozialistischer Sektor im Kapitalismus. Diese Position vertritt heutzutage noch Gregor Gysi zum Beispiel, also eine Linkspartei durchaus weit verbreitet. Der Gedanke sozialstaatlicher Eingriffe, jeder sozialstaatliche Eingriff, jeder sozialstaatliche Eingriff ist ein Stück Sozialismus im Kapitalismus. Das ist so die Grundidee. Die zweite Seite, das ist die leninistische Tradition, die sich dann also bis in die 30er Jahre in der Sowjetunion und im Ostblock und in den kommunistischen Parteien durchgesetzt hat. Das ist die Idee von Lenin, dass der Staat keineswegs ein Ausdruck des allgemeinen Wohls ist und die staatlichen Normen eben auch nicht Ausdruck eines allgemeinen Willens sind, an den man anknüpfen kann, sondern das ist die radikal staatskritische Idee, dass der Staat das Mittel der ökonomisch herrschenden Klasse ist, um die ökonomisch Ausgebeuteten an der Revolution zu hindern und zu unterdrücken. Also der Staat wird hier als eine Revolutionspräventionsinstanz verstanden von der herrschenden Klasse, die zusätzlich zur ökonomischen Macht jetzt auch die politische Macht in die Hand nimmt, um zu verhindern, dass die Arbeiterklasse die Revolution macht. Die ganzen Probleme dieses instrumentalistischen Staatsbegriffs will ich hier jetzt gar nicht im Detail thematisieren. Erstmal nur so die Grundidee. Der Staat ist Instrument der herrschenden Klasse und das wird begründet durch Personalidentität der ökonomisch Herrschenden, der politisch Herrschenden, durch, wie schon Friedrich Engels, der Gewährsmann Lenins, gesagt hat, eine Allianz zwischen Regierung und Börse, sehr aktuell klingende Manipulations- und Einflusstheorie und dem Gedanken, dass das Recht, das staatliche Recht, ein bloßes Mittel der Herrschenden ist, um ihren Willen gegen die beherrschte Klasse durchzusetzen. Der Gedanke von Freiheit und Gleichheit, der im bürgerlichen Recht zu finden ist, im modernen kapitalistischen bürgerlichen Recht zu finden ist, wird hier als reine Manipulation und reiner Lug und Trug bezeichnet. So sagt dann Lenin, dass die Freiheit der beherrschten Klassen immer ungefähr dieselbe Freiheit sei, oder dass die Freiheit in dieser Gesellschaft, in der kapitalistischen Gesellschaft, immer ungefähr dieselbe Freiheit sei, wie in der antiken Sklavenhaltergesellschaft, nämlich nur Freiheit für die Sklavenhalter. Also der Gedanke von Rechtsgleichheit, von Freiheit und Gleichheit, von Realität einer abstrakt allgemeingültigen, ohne Ansehen der Person gültigen Rechtsnorm wird fundamental negiert und als reiner Schleier vor einer krassen und eigentlich für jeden Proletarier auch ersichtlichen Ausbeutung und Klassenherrschaft begriffen. Das Recht ist allerhöchstens ein technisches Mittel, um den Willen der herrschenden Klasse durchzusetzen gegen die Beherrschten. Das ist dann auch die vorherrschende Rechtsauffassung des, ich sage mal, Rechtstheoretikers in Anführungsstrichen der Sowjetunion ab den 30er Jahren, des führenden Rechtstheoretikers und Praktikers ohnehin, in Anführungsstrichen Andrei Wyschynski, den Chefankläger der Moskauer Prozesse, den Herrn Freisler der Roten sozusagen, wenn man so will, ja. Wenn man sich dessen Texte anguckt, da geht es auch nur noch darum, dass Recht ein Mittel ist, um den Willen der herrschenden Klasse durchzusetzen. Und so versteht er auch das sozialistische Recht. Das sozialistische Recht hat keine Schutzfunktion gegenüber den Bürgern, sondern ist ein reines technisches Mittel, um den Willen der herrschenden proletarischen Klasse durchzusetzen. Ansonsten sind diese Texte von Wyschynski nur eine Ansammlung von Begriffen wie Parasit, Saboteur und ähnlichen Begriffen. Gut, also es gibt sozusagen eine, wenn man so will, komplementäre Situation im traditionellen Marxismus. Auf der einen Seite haben wir diejenigen, die Sozialdemokraten, die die bürgerliche Form des Rechts als eine Art Maßstab begreifen und die staatlichen Maßnahmen als eine Art Mittel begreifen, um schrittweise den Sozialismus durchzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir die leninistische Tradition und später die stalinistische Tradition, die den Staat als bloßes Mittel der herrschenden Klassen begreift und gar nicht die Frage stellt, ja, was hat es eigentlich mit Rechtsstaatlichkeit und bürgerlicher Rechtsform auf sich? Das ist reiner Lug und Trug. Dahinter gibt es die nackte Klassenherrschaft, also die nackte partikulare Herrschaft einer Klasse über eine andere als Ausbeutung. Das ist die Situation, in der Pashukanis 1924 sein kleines, sehr essayistisches und nicht wirklich super systematisches Buch Allgemeine Rechtslehre und Marxismus veröffentlicht. Es ist ein Entwurf, ja, oder ein Versuch, wie er es ja auch selber nennt. Und es ist kein systematisches Lehrbuch und keine systematische Ableitung oder Begründung einer Rechtstheorie, wie das Hans Kelsen in seiner reinen Rechtslehre macht, zum Beispiel. Also Pashukanis versucht, in diese Situation einzugreifen als Marxist, gegen diese beiden Traditionen im Grunde genommen zu argumentieren. So, das springe ich so. Und da gibt es jetzt sozusagen zwei Fragen, wenn man das ein bisschen pathetisch aufladen will, die Pashukanis-Fragen, ja, weil er diese Fragen in dieser marxistischen staatstheoretischen Tradition zumindest meines Wissens als erster gestellt hat. Die erste Frage ist die eher rechtstheoretische Frage, nämlich die Frage, Zitat Pashukanis, Kraft welcher Ursachen sich der Mensch als zoologisches Individuum in ein juristisches Subjekt verwandelt. Also nicht der natürliche Mensch ist ja das Rechtssubjekt, sondern das Rechtssubjekt ist ein, wenn man das heute mal mit heutigen Begriffen verwenden will, eine soziale Konstruktion oder eine sozial hervorgebrachte Wesenheit. Also aus welchem Grund und unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen wird eigentlich der natürliche Mensch zum Rechtssubjekt? Der Gegenpol dazu ist das, was ich auch noch gleich kurz erläutern werde, was Pashukanis den Rechtsfetischismus nennt, nämlich die Idee, dass man vom Rechtsverkehr als von einer fertigen, von vornherein gegebenen Form ausgeht und die bloße Frage nach dem sozialen Inhalt des Rechts stellt. Also es wird klar, Recht gibt es, das wird gar nicht thematisiert, warum es Recht gibt und wo das herkommt, dass es diese merkwürdige Form Recht gibt, sondern es wird nur gefragt, na, welchen Inhalt hat das Recht? Dient es dem Proletariat, dient es der Bourgeoisie oder was auch immer? Genau gegen diese Idee, das Recht vorauszusetzen, begrifflich, will Pashukanis argumentieren und sagen, ich will euch erklären, wie das Recht entsteht und wie das Recht systematisch vor allen Dingen in der kapitalistischen Gesellschaft sich konstituiert und reproduziert und warum das der Fall ist. Im Grunde genommen eine Parallele zum frühen Marx, wenn er in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten sagt, die Ökonomen, die gehen vom Faktum des Privateigentums aus, sie erklären uns aber nicht das Privateigentum. Also die gehen praktisch davon aus, dass der Mensch als Privateigentümer auf die Welt kommt und der Mensch vernünftigerweise Privateigentümer ist, aber die Konstitution des Menschen als Privateigentümer, die Frage stellen die bürgerlichen Ökonomen gar nicht so Marx, und das ist sozusagen parallel das, was Pashukanis ebenfalls fragt, ohne diese Manuskripte zu kennen. Das ist überhaupt sehr interessant, die Parallelen zu den reflektierten und auch späteren ökonomischen Manuskripten von Marx sind sehr frappant, ohne dass Pashukanis große Teile davon kennen kann, weil diese Manuskripte später veröffentlicht werden. Also zum Beispiel die Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie, in der man eine sehr ähnliche Thematisierung von Recht findet, wie Pashukanis das in seinem Buch von 24 macht. Diese Grundrisse sind aber erst viel später, Ende der 30er, Anfang der 40er, ediert worden und erschienen. Gut, das ist die eine Frage, die das Recht betrifft, und die andere Frage, die damit verbunden den Staat betrifft, ist die Frage von Pashukanis, die sich jetzt speziell gegen Lenin richtet. Warum wird der Apparat des staatlichen Zwanges nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen? Warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an? Also diese Frage hier, die ihr seht, ist die Frage an Lenin, weil Lenin sagt ja einfach, naja, der Staat ist sozusagen Instrument der herrschenden Klasse zur Unterdrückung der Ausgebeuteten. Und der Pashukanis fragt dann jetzt eben, naja, warum ist eigentlich der Staat nicht eine Ansammlung von Betriebspolizeien, von Siemens, von Opel, von Krupp oder sonst wem? Ne? Warum ist der Staat eine öffentliche Gewalt? Eine Gewalt, wie Pashukanis das definiert, werde ich auch gleich nochmal darauf eingehen, die sich an alle gleichermaßen richtet und keiner Person oder Personengruppe gehört. Und das ist ein ganz spezifischer Gedanke des modernen kapitalistischen Staates, dass die Inhaber der politischen Macht nicht Eigentümer der politischen Macht sind. Im Gegensatz zum Absolutismus zum Beispiel. Also es geht nicht nur um die Frage, welchen Klasseninhalt hat der Staat, also als Instrument der einen Gruppe gegen die andere, sondern warum spaltet er sich eigentlich von der ganzen Ökonomie ab, nimmt die Form einer öffentlichen Gewalt an, die keinem im Besonderen gehört, sich an alle gleichermaßen richtet und die Form einer abstrakt allgemeinen Norm annimmt, die sich ohne Ansehen der Person realisiert. Diese Frage kann Lenin nicht beantworten. Das ist für Lenin nur Lug und Trug, diese abstrakt allgemeine Form. Und genau das, den Inhalt mit der Form zu vermitteln, den Klasseninhalt, also Paschukanis leugnet nicht, dass der bürgerliche Staat Klassenstaat ist, aber dieser Klassenstaat nimmt eine Form an, nämlich die Form des Rechtsstaats, in einem sehr elementaren Sinne, von dem ich gleich noch reden werde. Genau diese Erklärung kann Lenin nicht leisten. Er kann immer nur sagen, Lug und Betrug, bezahlte Klopffechterei. So, mehr kann er nicht sagen. Und das ist keine Erklärung. Das ist sozusagen der Inhalt dieser Frage. Ein sehr ambitioniertes Programm, was sich sozusagen einerseits gegen die sogenannte bürgerliche Rechtstheorie wendet, die entweder in klassisch kontraktualistischer, naturrechtlicher Manier den Menschen von Natur aus als mit Rechten betrachtet, begreift oder in einer transzendentalphilosophischen Manier das Recht als eine aus der allgemeinen Menschenvernunft ableitbare Form betrachtet. Ich lasse mal Hans Kelsen außen vor, der ist jetzt zu kompliziert, um den jetzt auch noch damit reinzunehmen. Das zentrale Argument von Paschukanis ist, das werde ich hier jetzt wirklich ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, ihr könnt auch gerne nachher Verständnisfragen stellen und ich kann auch noch mal ein bisschen auf einzelne Punkte eingehen, näher, dass man aus der wahren Form die Rechtsform und von der Rechtsform ausgehend die Staatsform erklären muss. Vielleicht erstmal zum Ausgangspunkt dieser Erklärung. Der Ausgangspunkt der Erklärung ist, dass eine kapitalistische Gesellschaft eine Warentauschgesellschaft ist. Und eine Warentauschgesellschaft, in der der Warentausch die charakteristische Form der Aneignung von Gütern ist und nicht eine marginale Form. Also das gibt es schon in anderen vorkapitalistischen Produktionsweisen, dass es eine marginale Warenproduktion und Warentausch gibt. Im Kapitalismus ist der Warentausch die charakteristische Form des der materiellen Reproduktion und des materiellen Austauschs. Dieser Ausgangspunkt, nur zur Erläuterung, ist der Ausgangspunkt der Erklärung der Rechtsform und der Staatsform. Im Gegensatz zu Lenins Ausgangspunkt, Lenin geht direkt von einer ahistorisch verstandenen Klassenausbeutung aus. Lenin sagt, was ist Klassenherrschaft? Eine Gruppe von Menschen eignet sich die Mehrarbeit der anderen systematisch an. Und was nützt der Staat diesen Ausbeutern, er nützt ihn, weil er die Unterdrückten daran hindert, mit Waffengewalt sich zu erheben. Im Grunde genommen ist das die ganze leninische Staatstheorie, die ganze Weisheit des Leninismus in der Staatsfrage. Das heißt, Lenin geht direkt von der Klassenherrschaft aus, fragt aber nicht nach der Form, die die Klassenherrschaft annimmt, also worin sie sich im Kapitalismus von vorkapitalistischen Produktionsweisen unterscheidet, nämlich darin, dass Klassenverhältnisse durch Austauschverhältnisse, durch Warentausch vermittelt sind, auf einem Arbeitsmarkt nämlich. Bei Lenin ist das alles immer sozusagen nach dem Modell der Sklaverei, nach direkt gewaltförmiger Aneignung und Ausbeutung gedacht. Wenn ich das aber ahistorisch verstehe, dann verfehle ich genau den spezifischen Charakter der Ausbeutung im Kapitalismus, nämlich die tauschvermittelte Form, und dann so das Argument von Paschukanis, dann verstehe ich auch nicht, warum die Rechtsform hier eine so zentrale und spezifische Rolle annimmt. Also der Ausgangspunkt ist, Menschen in einer kapitalistischen Gesellschaft tauschen Waren. Das heißt, die müssen sich sozusagen, das sind Privatprodukte, die auf Märkten getauscht werden und es sind nicht direkt vergesellschaftete Produkte, die durch Gewalt, patriarchale Herrschaft oder Normen oder herrschaftsfreie Kommunikation, was auch immer, vermittelt werden, sondern das sind Privatprodukte, die auf Märkten getauscht werden. Die Waren können aber nicht selbst zu Markte gehen, ja, sondern das müssen Menschen machen, die Waren auf Märkte tragen. Und der zentrale Punkt bei dieser Argumentation ist, dass Menschen hier nur als Repräsentanten von Waren gelten. Das heißt, die Warenbesitzer interessieren sich für die Waren der anderen und wollen sich die aneignen. Und die Warenbesitzer sind nur diejenigen, die ihnen die Waren präsentieren, ob das Dienstleistungen sind, ob das die Arbeitskraft ist, die dann arbeiten soll, oder ob das irgendwelche Schuhe, Cola-Dosen oder sonst was sind. Die Menschen sind nur Repräsentanten der Waren. Und das bedeutet, und das ist hier alles ganz streng Marx, ja, Kapital, Band 1, zweites Kapitel, beziehungsweise Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, ohne dass Pashukanis Letztere kennt. Das bedeutet, dass auf der Ebene der sogenannten einfachen Zirkulation, das heißt, dass wir nur betrachten, dass Menschen Waren gegen Geld, gegen Waren gegen Geld tauschen, dass auf dieser Ebene die Menschen ein bestimmtes Verhältnis zueinander eingehen müssen, damit Waren als Waren getauscht werden können. Das heißt, damit wir eine Warentauschgesellschaft haben und nicht eine gewaltförmige Aneignung und Raub, bedarf es eines Verhältnisses von Menschen zueinander, das ein spezifisches Verhältnis sein muss. Die müssen sich nämlich als Eigentümerinnen und Eigentümer ihrer Waren anerkennen, bevor der Austausch stattfindet und damit ein Austausch stattfindet. Das heißt, auf dieser Ebene des Austauschs erhalten die menschlichen Willen, die jetzt zueinander in Bezug gesetzt werden in dem Tauschakt, 2 Euro gegen eine Dose Cola, diese Willen erhalten eine bestimmte Form, nämlich die Form des Rechts. Und was ist die Rechtsform? Die Rechtsform ist die Form der Einheit der Willen unter der Bedingung ihrer systematischen Dissoziation und mit der Folge ihrer systematischen Dissoziation. Das klingt viel komplizierter, als es ist. Unter der Bedingung ihrer systematischen Dissoziation bedeutet, das Eigentum, also meine 2 Euro sind mein Eigentum und ich kann damit machen, was ich will. Der andere erkennt das auch an, die 2 Euro sind dein Eigentum, nur dein Wille entscheidet darüber, was damit geschieht. Ich habe kein Zugriffsrecht darauf. Meine Dose Cola ist aber auch mein Eigentum und ich habe darauf das Zugriffsrecht und du hast das nicht und du musst das auch anerkennen, dass ich meine Dose Cola damit machen kann, was ich will und sie hergeben kann oder nicht hergeben kann. Das heißt, man anerkennt einander als Privateigentümer und das bedeutet, dass man sich gleichermaßen als Eigentümer von Waren anerkennt. Der Mensch wird als Warenbesitzer schlechthin betrachtet. Zugleich ist dieser Warentausch nach Marx und auch nach Pashukanis ein Äquivalententausch, das heißt ein Tausch gleichwertiger Waren. Wir nehmen an, nach der Arbeitswerttheorie von Marx, dass die Dose Cola tatsächlich 2 Euro wert ist und dass den Wert nach, also arbeitswerttheoretisch bedeutet. Und damit sind die Menschen Repräsentanten gleichwertiger Waren und da die Menschen nur als Repräsentanten von Waren gelten im Austausch, sind sie einander auch gleichgültig. So das Argument von Marx und auch von Pashukanis. Sie sind gleichgültig als gleichermaßen Eigentümer und sie sind einander gleichgültig, weil sie nur Mittel zum Zweck sind, um an die Ware des anderen zu gelangen. 2 Formen von Freiheit und Gleichheit tauchen hier auf, nämlich die privatautonome Freiheit, also die Freiheit zu verfügen über mein Eigentum, über das, was in meinem Gehege sozusagen anzutreffen ist, meine 2 Euro. Das ist eine privatautonome Freiheit, weil sie sozusagen nur dieses Gehege, sich eine Zugriffsmacht auf das bezieht, was in diesem Gehege zu finden ist und nicht etwa eine Freiheit, meine Bedürfnisse zu realisieren. Weil wenn ich keine 2 Euro habe und das Bedürfnis habe, was zu trinken, dann werde ich keine Freiheit haben, in einer Marktgesellschaft mir die Dose Cola anzueignen, wenn ich nicht ein zahlungsfähiges Bedürfnis habe. Das heißt, es ist eine privatautonome Freiheit, es ist nicht Freiheit schlechthin, sondern eine ganz spezifische Form, eine marktförmige, besitzindividualistische Freiheit, die Menschen aufweisen müssen, damit getauscht wird. Und es ist eine zirkulationsbezogene Gleichheit, das heißt, die Gleichheit der Menschen wird bezogen auf ihre Eigenschaft als Repräsentanten von Waren. Gleichwertige Waren repräsentieren und gleichermaßen bloße Eigentümer von Waren zu sein. Die nur durch die Betätigung ihres eigenen Willens, also freiwillig, in Klammern unter der Bedingung struktureller Marktzwänge, aber freiwillig Sachen hergeben unter dem Motto, ich gebe, du gibst. Das ist der Grundgedanke. Und deswegen ist die einfache Zirkulation, also die Ebene Ware, Geld, Ware, der kapitalistischen Gesellschaft, die erstmal analytisch festgehalten ist, ja, von Marx und von Paschukanis, die produktive Basis von Freiheit und Gleichheit, wie Marx sich später ausdrückt. Das ist auch der Grundgedanke, den Paschukanis entfaltet. Das heißt, diese Freiheit und Gleichheit sind nicht natürliche Eigenschaften von Menschen, sondern sind Eigenschaften ihrer Willen, die diese Willen annehmen unter Bedingung einer marktförmigen Tauschgesellschaft. Da haben wir sozusagen schon das grundlegende Argument von Paschukanis, wie aus dem zoologischen Individuum das Rechtssubjekt wird. Unter marktförmigen Bedingungen. So das Argument. Ich werde das später nochmal kritisch reflektieren. Hier noch ein paar Zitate, also von Paschukanis. Der Warentausch setzt eine atomisierte Wirtschaft voraus. Zwischen den privaten, isolierten Wirtschaften wird die Verbindung von Fall zu Fall durch Abschluss von Geschäften unterhalten. Das juristische Verhältnis zwischen den Subjekten ist nur die Kehrseite des Verhältnisses zwischen den zur Ware gewordenen Arbeitsprodukten. Zugleich thematisiert er, dass das Privateigentum eine Art von Entfremdung, wie der frühe Marx das nennen würde, impliziert. Zitat, nachdem er in eine sklavische Abhängigkeit von den hinter seinem Rücken in der Gestalt des Wertgesetzes entstehenden ökonomischen Verhältnissen geraten ist, erhält das wirtschaftende Subjekt sozusagen als Entschädigung nunmehr als juristisches Subjekt eine seltene Gabe, den juristisch unterstellten Willen, der ihn unter den anderen Warenbesitzern frei und gleich macht. Also hier will Paschukanis darauf hinaus, auf ein zentrales Argument von Marx, dass zwar die personale Abhängigkeit des Feudalismus auf der Marktebene nicht mehr existiert, also es gibt keine Leibeigenschaft und keine Sklaverei zwischen den Warenbesitzern, die tauschen freiwillig, aber unter Bedingung struktureller Marktzwänge, was hier mit dem Begriff des Wertgesetzes bezeichnet ist. Das heißt, unter Bedingungen, unter denen die einzelnen Akteure nicht kontrollieren können, ob ihre Waren tatsächlich den Wert haben, der sozusagen gesellschaftlich abgenommen wird. Ob die überhaupt einen Wert haben. Also wir haben hier sozusagen den Gedanken persönlicher Unabhängigkeit gegründet auf sachlicher Abhängigkeit von Marktzwängen. So das Argument von Marx in den Grundrissen. Aber also diese sachliche Form der Abhängigkeit von Marktgesetzen, von Marktstrukturen, hat die positive Kehrseite, dass die Menschen nun einen juristisch unterstellten Willen bekommen, frei und gleich zu sein, im Gegensatz zum Feudalismus, wo Freiheit nur ein Privileg war, ein Vorrecht für wenige. Und hier das dritte Zitat, das behandelt genau das, wogegen Paschukanis sich wendet in den sogenannten bürgerlichen Theorien, den sogenannten Rechtsfetischismus. Von diesem Standpunkt aus ist es dem Menschen als beseeltem und mit einem vernünftigen Willen ausgestatteten Wesen eigen, Rechtssubjekt zu sein. Er sagt, die Herrschaftssphäre, die die Form des subjektiven Rechts angenommen hat, wird zur Eigenschaft des natürlichen Menschen verkehrt. Wenn unter Fetischismus oder Fetischcharakter der Ware bei Marx verstanden wird, dass der ökonomische Wert als historisch spezifisches gesellschaftliches Verhältnis als natürliche Eigenschaft eines Dinges, der Ware, erscheint oder des Geldes dann, des Goldes oder der Maschine, die ist Kapital und so weiter, so ist es parallel dazu, der rechtsförmige Aspekt des Warentauschs unterstellt, dass der Mensch als von Natur aus Rechtssubjekt gedeutet wird. Das ist der Gedanke naturrechtlicher Theorien, also zum Beispiel bei John Locke finden wir das, dass der Mensch von Natur aus das Recht auf Life, Liberty and Estate hat, also Leben, Freiheit und Eigentum. Oder dass er vernünftigerweise diese Rechte hat als Vernunftsubjekt, wie bei Kant oder bei Hegel. Aus der allgemeinen menschlichen Vernunft resultiert die Forderung und das Sollen, dass der Mensch Rechtssubjekt sei, und daraus die Pflicht zum Staate, wie Kant sagt, in die die Menschen sich gegenseitig zwingen können, in diese Staatsform. Gut, also so viel erstmal zu dem Argument Warenform, Rechtsform. Es geht aber noch weiter. Also erstmal das zentrale Argument, um das nochmal zu resümieren. Der Paschukanis argumentiert gegen Lenin, dass die rechtsstaatliche Form, und damit meine ich jetzt hier tatsächlich nur, dass die Willensverhältnisse der Menschen im Kapitalismus tatsächlich die Freiheit und Gleichheit der anderen auf dem Markt anerkennen. Damit meine ich nicht, dass der Staat sich an seine eigenen Gesetze hält im Verhältnis zu den Bürgern, so wie man heute Rechtsstaat jetzt deutet, sondern nur diese ganz elementare Funktion. So, ne? Er unterstellt gegen Lenin, dass das Recht als abstrakt allgemeines, Freiheit und Gleichheit verbürgendes wirklich ist und nicht bloße Illusion, wie Lenin meint. Das klingt total banal, aber die leninsche Position war die vorherrschende Position im kommunistischen Marxismus, im marxistisch-leninistischen, in der marxistisch-leninistischen Tradition. Also auch ein fundamentales Desinteresse an der Rechtsform, die in der bürgerlichen Gesellschaft ohnehin immer nur als reiner Schleier hinter der die nackte Klassenherrschaft stand, begriffen wurde. Also ein theoretisches Interesse an der Rechtsstaatlichkeit im Kapitalismus ist dem Marxismus-Leninismus nun wirklich nicht nachzusagen. Also aber Pashukan ist dagegen Wirklichkeit der Rechtsform. Rechtsform ist Willenskoordination unter antagonistischen Bedingungen. Und das ist genau der Punkt, an dem es jetzt weitergeht. Ich habe ja gesagt, das Recht ist die Form der Einheit der Willen unter der Bedingung und mit der Folge der systematischen Dissoziation der Willen. Das bedeutet, dissoziiert sind die Willen, weil es Willen von Privateigentümern sind. Das ist keine Assoziation von freien Produzenten, die gemeinsam rational kommunikativ entscheiden, wie viel und warum gearbeitet wird und was wer wie viel erhält, sondern das wird über den Markt vermittelt und aufgrund der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit, so wie Marx meint, werden die Produkte ausgetauscht. Das heißt, die Einheit, die Willen in dem Rechtsakt des Austausches gewinnen, ja, also mein Wille stimmt mit deinem Willen überein, ich gebe dir die 2 Euro, den Eigentumstitel an den 2 Euro, du gibst mir den Eigentumstitel an der Dose Cola, damit haben wir eine Willensübereinstimmung getroffen. Der Cola-Dosenbesitzer hat mich nicht genötigt, die 2 Euro herzugeben und ich habe ihn nicht genötigt, die Cola-Dose herzugeben. Diese Willenseinheit ist eine Einheit, die Folge hat, dass ich jetzt den Privateigentumstitel an der Cola und er den Privateigentumstitel an meinen ehemaligen 2 Euro hatte. Das heißt, wir haben nicht alles in einen kollektiven Topf geschmissen, sondern die Dissoziation ist wiederum die Folge dieser Willenseinheit. Es ist also eine Einheit mit der Folge der Trennung der Willen und unter der Bedingung der Trennung der Willen als Privateigentümliche. Also das ist sozusagen der Punkt. Und jetzt der weitere Punkt in dieser Entwicklung ist, dass in einer Gesellschaft von Privateigentümern, die Vergesellschaftung der Produkte über den Tausch auf dem Markt regeln, eine solche Gesellschaft ist notwendigerweise eine Konkurrenzgesellschaft. Das heißt, es konkurrieren verschiedene Akteure, Produzenten in derselben Branche gegeneinander um Marktanteile. Es konkurrieren Arbeiter mit Kapitalisten, Kapitalisten mit Kapitalisten, Kapitalisten der einen Branche mit Kapitalisten der anderen Branche, Arbeiter gegen Arbeiter und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier eine Konkurrenzgesellschaft und das impliziert, dass dieser Warentausch, diese Einheit der Willen immer ein antagonistisches oder gegensätzliches Moment beinhaltet. Marx nennt es dann den widersprüchlichen Charakter des gemeinschaftlichen Interesses. Was ist das gemeinschaftliche Interesse? In einer Gesellschaft, in der ich mein Leben nur über Tauschakte fristen kann, und das ist unsere kapitalistische Gesellschaft, in einer solchen Gesellschaft muss jeder Warenbesitzer das Interesse haben, dass alle Warenbesitzer einander als freie und gleiche Privateigentümer anerkennen. Ja, also jeder muss das Interesse haben, nicht beraubt zu werden und versklavt zu werden. Zugleich haben alle, und zwar aus ökonomischen Erwägungen der Konkurrenz, das Interesse, am liebsten ohne Tausch an die Güter zu kommen. Ökonomischer ist es nämlich, wenn ich kein Kooperationsopfer geben muss, die anderen kooperieren und ich nicht kooperiere. Das sogenannte Trittbrettfahrertheorem, das man auch aus der Organisationssoziologie kennt. Im Grunde genommen ist das der Gedanke, der schon bei Thomas Hobbes zu finden ist. und der den Staat hervorbringt bei Thomas Hobbes und der auch bei Marx zu finden ist und auch den Pashukanes, an den Pashukanes anknüpft. Das heißt, auf der einen Seite wissen alle Warenbesitzer, naja, sie müssen die Freiheit, also müssen sich einander als Rechtssubjekte anerkennen. Auf der anderen Seite haben sie ein systematisches Motiv, diese Anerkennung zu unterlaufen. Das ist der berühmte Gegensatz von individuellem Wohl und Allgemeinwohl. Von dem konkreten, unmittelbaren Wohl, das ich sozusagen habe als Marktsubjekt, ne, das in der Konkurrenz die anderen ausstechen will, und die Bedingung einer tauschförmigen Konkurrenz damit unterläuft. Ich muss nicht erwähnen, wie oft die Deutsche Bank in den letzten Jahren verurteilt wurde wegen krimineller Machenschaften, nur als ein konkretes Beispiel. Wir müssen auch nicht nur Banken, sind auch andere Schrauben- und Autos produzierende Unternehmen zu nennen, ne? Die sogenannte Realökonomie macht das genauso. Und auf der anderen Seite haben sie das Interesse, diese Rechtsform anzuerkennen. Also wir haben einen Widerspruch. Der Widerspruch wird jetzt gelöst oder in eine Bewegungsform gebracht oder hat einen, also führt zu der spontanen Tendenz der Warenbesitzer zur Verletzung dieser rechtsförmigen Aneignungsgesetze und wird jetzt in eine Bewegungsform gebracht oder sogenannt gelöst durch die Existenz des Staates. Der Staat macht gegenüber den Warenbesitzern ihr allgemeines Interesse als besondere Instanz geltend. Also alle Warenbesitzer wissen, eigentlich ist es so, dass ich die anderen als Rechtssubjekte anerkennen muss, aber mein Motiv als konkurrierendes Individuum ist das Gegenteil. Das heißt, die eigene Kooperationsvernunft von Warenbesitzern wird als eine Institution gedacht, die ihnen gegenüber ihre Kooperationsvernunft als gewaltförmige oder gewaltandrohende Institution geltend macht. Auch das ist ein Gedanke, den Thomas Hobbes schon hatte. Das heißt, die Menschen sind nicht vernünftig genug, weil sie unter konkurrierenden Bedingungen ein systematisches Motiv haben, diese Kooperationsvernunft immer zu durchbrechen. Und der Staat ist die Instanz, die die Nicht-Kooperation mit höheren Kosten versieht als die Kooperation und dadurch ein unmittelbares Motiv schafft, zu kooperieren. Und das bedeutet hier, die Rechtsförmigkeit des Tauschaktes anzuerkennen. Hier ein etwas, sagen wir mal, einfaches Zitat von Pashukanes, das diesen Sachverhalt darstellen soll. Wonach von zwei Tauschern auf dem Markt keiner das Tauschverhältnis eigenmächtig regeln kann, sondern dass hierfür eine dritte Partei erforderlich ist, die von den Warenbesitzern als Eigentümer einander gegenseitig zu gewährende Garantie verkörpert und dementsprechend die Regeln des Verkehrs zwischen den Warenbesitzern personifiziert. Also der Staat ist sozusagen die Personifizierung der Rechtsform gegenüber den Rechtssubjekten, die erst dadurch, und das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich gleich noch zurückkommen werde, überhaupt Rechtssubjekte werden. Also, das ist der grundlegende Gedanke. Der Staat ist die Instanz, die sozusagen das Recht überhaupt in Geltung setzt. Ohne den Staat könnte es gar keine rechtsförmigen Austauschbeziehungen geben als Austauschbeziehung von konkurrierenden Warenbesitzern. Nochmal ein Zitat von Pashukanes: Insoweit das Ausbeutungsverhältnis formell als Verhältnis zwischen zwei unabhängigen und gleichen Warenbesitzern verwirklicht wird, kann die politische Klassengewalt die Form einer öffentlichen Gewalt annehmen. Was bedeutet das hier nochmal? Das heißt, der Staat tritt neben die Ökonomie. Die Ökonomie wird von der Gewalt sozusagen befreit, von der unmittelbaren Gewalt. Sie ist eine tauschvermittelte, über strukturell erzwungene, freiwillige Tauschakte, aber eben strukturell erzwungene. Und nicht, man wird nicht zur Arbeit verhaftet und man wird nicht dazu verhaftet, Cola-Dosen zu kaufen oder bei Siemens zu arbeiten. Man wird auch nicht versklavt oder ähnliches. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Gewalt, eine ökonomische Aneignungsform, die zwar immer noch eine Ausbeutungsform ist, aber eine, die durch Tauschakte vermittelt ist und nicht durch unmittelbare Gewalt. Und auf der anderen Seite konzentriert sich die individuelle Gewalt im staatlichen Gewaltmonopol, das nun wiederum gewaltsam durch Gewaltandrohung verhindert, dass Gewalt in der Ökonomie ausgeübt wird. So der Gedanke. Und dadurch wird sie eine öffentliche Gewalt, das heißt eine Gewalt, die sich an alle Marktbesitzer gleichermaßen richtet. Also die Regeln der rechtsförmigen, und das heißt hier tauschförmigen Aneignung, allen Warenbesitzern aufzwingt. Der Staat zwingt uns dazu, durch Tausch unser Leben zu fristen. Der Staat zwingt uns dazu, durch freiwilligen Tausch unser Leben zu fristen. Der Staat ist nicht selber eine Instanz der ökonomischen Ausbeutung. Das ist der Grundgedanke. Das bedeutet nicht, dass es nicht Staatsbetriebe geben kann und so weiter. Auf dieser abstrakten Ebene der Ableitung spielt das alles erstmal keine Rolle. Was ist der Staat also für Paschukanis? Der Staat ist eine recht fixierende und garantierende Zwangsgewalt, also die Gewalt wird aus der Ökonomie rausgezogen und in der Politik konzentriert, und damit haben wir die für den Kapitalismus spezifische Trennung von Politik und Ökonomie. Man kann so weit gehen zu sagen, eine Ökonomie gibt es erst im Kapitalismus. Vorher gibt es materielle Reproduktion, die gewaltförmig vermittelt ist, aber keine Ökonomie, die von der Politik getrennt ist. Die gibt es erst im Kapitalismus. Eine öffentliche Zwangsgewalt, Zitat Paschukanis, eine Gewalt, die keinem im Besonderen gehört, über allen steht und sich an alle richtet. Also öffentlich bedeutet hier auf alle gleichermaßen bezogen sein und bedeutet, dass, was Max Weber so genannt hat, dass diejenigen, die über die Herrschaftsmittel verfügen, von dem Eigentum an den Herrschaftsmitteln getrennt sind. Das heißt, Angela Merkel ist nicht Eigentümerin der Herrschaftsmittel der Bundesrepublik, sie ist nicht Eigentümerin des Kanzleramts, sondern sie ist Funktionärin des Amtes der Kanzlerschaft. Und im Namen des Staates, des Volkes, des Rechts, des Gesetzes, der Verfassung übt sie ihre Herrschaft aus. Das nennt Heide Gerstenberger die subjektlose Gewalt. Das ist vielleicht ein bisschen, oder ich nenne es anonyme Herrschaft. Das ist vielleicht erstmal irritierend. Natürlich sind es immer noch Menschen, die Herrschaft ausüben, aber als Funktionsträgerinnen und Funktionsträger des Gesetzes, hinter dem die ökonomischen Strukturen stecken. Und nicht die herrschende Klasse ad personam. Der Staat ist eine außerökonomische Gewalt, das heißt, die Zwänge des Staates sind Zwänge, die außerhalb der Ökonomie stehen, damit die strukturellen Zwänge in der Ökonomie wirken können und keine direkte Gewalt wirken kann. Die direkte Gewalt wird in den Staat gesogen und aus der Ökonomie rausgesogen. Und das ist der für die traditionellen Marxisten provokative Gedanke von Paschukanis: die objektive und unparteiische Norm im Interesse aller am Rechtsverkehr Beteiligten, die Form des abstrakten allgemeinen Gesetzes, ist die Form des staatlichen Rechts. Das heißt, der Staat herrscht wirklich als neutrale Instanz, die alle Eigentümer gleichermaßen schützt vor Übergriffen der anderen Eigentümer. Und indem der Staat diese rechtsförmige Aneignung garantiert, werden seine gesetzlichen Normen eben abstrakt allgemeine, die sozusagen ohne Ansehen der Person herrschen. So der Gedanke von Paschukanis. Und damit haben wir den Zusammenhang von Warenform, Rechtsform und Staatsform, wie Paschukanis sich das denkt, entwickelt. Das ist leider in dem Buch nicht im Entferntesten so systematisch, wie ich es jetzt gemacht habe. Das wurde in der deutschen Staatsableitungsdebatte von heute nicht mehr bekannten Leuten wie Bernhard Blanke oder Dieter Lepple sehr systematisch entfaltet. Warum ist jetzt dieser Staat immer noch ein Klassenstaat? Das ist ganz einfach. Der Rechtsstaat ist ein Klassenstaat, weil im Kapitalismus Ausbeutung immer noch existiert, das heißt, es gibt immer noch eine Gruppe von Menschen, die sich die Mehrarbeit der anderen Gruppe systematisch unentgeltlich aneignet, aber diese Form der Ausbeutung ist nicht mehr gewaltvermittelt, wie in der Leibeigenschaft oder in der Sklaverei, sondern tauschvermittelt über Arbeitsmärkte. Der Staat garantiert die Aneignungsgesetze des Warentauschs aller Märkte und damit zugleich die Reproduktion der kapitalistischen Klassenverhältnisse. Der Staat interessiert sich nicht dafür, ob der eine Eigentümer von Maschinen und Unternehmen ist und der andere Eigentümer von nichts als Arbeitskraft. Was schützt der Staat? Das Eigentum ist garantiert. Nicht das Eigentum von Produktionsmitteleigentümern oder was auch immer, sondern in der Rechtsform des bürgerlichen Staates ist das Eigentum überhaupt und zwar aller gleichermaßen geschützt, sodass strukturelle systematische Argument von Paschukanis. Indem das Eigentum aller geschützt ist, ohne dass betrachtet wird, welche Eigentümerkategorien es hier gibt, wird zugleich auch die faktische Ungleichheit am Eigentum, an den Produktionsmitteln, die einen haben es, die anderen haben es nicht, ebenfalls geschützt. So wie der Arbeitgeber, der Kapitalist, sich nicht einfach durch Sklaverei, durch Versklavung die Arbeitskraft des Arbeiters und der Arbeiterin aneignen darf, dürfen die wiederum sich nicht durch Betriebsbesetzung die Produktionsmittel des Kapitalisten aneignen. Die Grundlage, dass der Staat als Staat des Volkes, des ganzen Volkes erscheint, der Staat sind wir alle, ist also der Grundlage dieser Mystifikation. Man könnte hier, Alexander Neubert spricht hier parallel zum Rechtsfetischismus, vom Staatsfetischismus, den man mit Paschukanis ebenfalls eigentlich entfalten kann. Der Staatsfetischismus, wenn man das so nennen will, ich würde ja Mystifikation sagen, besteht darin, dass der Staat ja faktisch wirklich, also wenn er funktioniert als kapitalistischer Staat, das Eigentum aller Eigentümer garantiert. Diese reale Leistung des Staates wird aber nun so gedeutet, dass der Staat sozusagen zum Wohle aller funktioniert, weil das Allgemeinwohl so gedeutet wird, dass es sozusagen materiell auch das Allgemeinwohl aller ist. Es ist aber das Gemeinwohl nur in dem Sinne, dass alle wollen müssen, dass die Aneignungsgesetze des Warentauschs, sprich die Rechtsform, gewahrt bleibt. Dass durch diese tauschförmige und rechtsförmige Anerkennung das größte materielle Elend und die größte materielle Not hervorgebracht werden können, wird hier ignoriert und spielt dafür keine Rolle. Oder wie schon Kant gesagt hat, mit der Rechtsgleichheit ist die größte soziale Ungleichheit vereinbar. Gut, so viel erstmal zu diesem zentralen Argument von Paschukanis. Ich gebe jetzt noch einen letzten Punkt, das ist nämlich seine sogenannte Absterbethese. Der Paschukanis hat nämlich nicht nur diesen rudimentär und sehr essayistisch diesen Ableitungszusammenhang von Warenform, Rechtsform und Staatsform dargestellt, sondern er hat auch die These vertreten, dass dieses Recht, was er hier entfaltet, diese Rechtsform, die Rechtsform überhaupt ist. Das heißt, im Grunde genommen gibt es nur im Kapitalismus Recht. Und im Sozialismus wird es dann auch kein Recht geben, weil das Recht ja die Form der Einheit der Willen unter der Bedingung ihrer systematischen privateigentümlichen Getrenntheit und mit der Folge dieser Getrenntheit ist. Wenn das Recht überhaupt so definiert wird, dann kann natürlich die sozialistische oder kommunistische Gesellschaft als Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln und an Arbeitskraft nicht eine rechtsförmig vermittelte Gesellschaft sein, so der zentrale Gedanke von Paschukanis. Zitat Paschukanis: Das Absterben gewisser Kategorien des bürgerlichen Rechts bedeutet keineswegs ihre Ersetzung durch neue Kategorien des proletarischen Rechts, genauso wie das Absterben der Kategorie des Wertes, Kapitals, Profits und so weiter bei dem Übergang zum entfalteten Sozialismus nicht das Auftauchen neuer proletarischer Kategorien des Werts, Kapitals und so weiter bedeuten wird. Das ist aber genau der Gedanke, den Petre Stuchka und später dann in einer ganz anderen Form Stalin und Wyszynski hatten und in Bezug auf den Wert dann auch im Realsozialismus spätestens nach 1956 allgemein sich durchgesetzt hat. Die sozialistische Anwendung des Wertgesetzes, sozialistisches Recht, sozialistischer Volksstaat. Genau gegen diese Theorien argumentiert Paschukanis systematisch. Also entweder habt ihr Recht, dann seid ihr noch ein bürgerlicher Staat und solange es noch Recht gibt und Wert, ist es noch eine bürgerliche Gesellschaft, egal wie sozialistisch die sich nennt. Oder ihr habt kein Wert, Geld, Kapital und Recht mehr und dann seid ihr eine sozialistische Gesellschaft erst. Nur ein Missverständnis, verhindern, der Paschukanis plädiert nicht dafür, die bürgerlichen Rechtsgarantien einfach zu ignorieren und abzuschaffen, solange die Bedingungen dafür noch nicht gegeben sind. Also er ist nicht ein Feind des bürgerlichen Rechtsstaats in dem Sinne, dass er sagt, erstmal weg mit dem staatlichen Recht und dann haben wir sofort Sozialismus, sondern er sagt, ja, solange wir die Marktgesellschaft haben, brauchen wir auch das Recht. Oder müssen wir das Recht sogar wollen und müssen den Staat wollen. Das heißt, wir Marxistinnen und Marxisten müssen, solange es eine kapitalistische Warentauschgesellschaft gibt, für die Polizei sein und nicht gegen die Polizei. Für den Staat sein und nicht gegen den Staat sein. Aber wir müssen gegen den Staat sein und gegen das Recht sein, unter den Bedingungen, dass wir erkennen, dass das alles nur unter kapitalistischen Bedingungen einen Sinn ergibt. So würde er das wahrscheinlich formulieren. Wodurch wird das Recht ersetzt im Kommunismus? Durch die technische Regel, sagt er. Die technische Regel ist nicht mehr eine Rechtsform, das heißt die Einheit der Willen unter der Bedingung, ich sage es nicht nochmal, sondern ist eine Norm, die verstanden wird als ein Mittel oder eine Anweisung zur Realisierung eines geteilten Gemeinschaftszwecks. Also er benutzt das Beispiel des Fahrplans, des Zugfahrplans. Wir alle wollen, dass es in dieser Gesellschaft wollen, dass es eine gute Infrastruktur und einen funktionierenden Zugverkehr gibt. Das ist der einheitliche Wille. Und von dem ausgehend werden nun Regeln erstellt, wie man das am effektivsten und effizientesten gestaltet. Das ist die technische Regel. Also eine Anweisung, wie ich den geteilten Zweck in die Realität umsetze. Diese Form von Regeln wird es weiterhin geben, sagt Paschukanis, aber nicht mehr Regeln oder rechtliche Formen, die nur unter der Bedingung bestehen, dass Menschen als entgegengesetzte Privateigentümer und Konkurrenten eine Willenseinheit herstellen, die dann wiederum die Getrenntheit des Willens zur Folge haben wird. Gut, Teil 2 ist beendet. Und jetzt komme ich noch ganz kurz und sehr punktuell zu einigen Kritikpunkten. Ich werde jetzt hier nicht alle erläutern, vielleicht wenn es noch weitere Fragen gibt in der Diskussion, kann ich noch weiter darauf eingehen. Eine zentrale Kritik von Gustav Radbruch, von dem sozialdemokratischen Rechtstheoretiker, ist in den 20er Jahren an Paschukanis, dass das sogenannte soziale Recht nicht nach dem Muster des Privatrechts zu verstehen ist. Damit meint Radbruch, dass hier durch sozialstaatliche Maßnahmen und sozialstaatliche Errungenschaften nicht mehr einzelne Individuen ohne Ansehen der Person und ohne Ansehen des Eigentümerstatus Gegenstand der Rechtsnorm sind, sondern dass Arbeiterinnen und Arbeiter, Kapitalisten und Kapitalistinnen spezifischen rechtlichen Regelungen unterworfen werden. Die Kapitalisten werden gezwungen, einen Normalarbeitstag einzuführen. Als Kapitalisten, das betrifft die Arbeiter, als Rechtssubjekte nur indirekt, weil die davon profitieren. Die werden nicht gezwungen durch das Recht, das zu tun, sondern die profitieren davon. So. Das heißt, er hat so den Gedanken, dass das Recht durch sozialstaatliche Leistungen sich auf Kollektive bezieht und nicht mehr auf Individuen. Das nennt er das soziale Recht. Das Recht wird Mittel zur Durchsetzung sozialer Errungenschaften und bezieht sich auf Kollektive und nicht mehr auf einzelne Subjekte. Das ist von Radbruch vollständig naiv positiv gedacht, aber man kann natürlich, wenn man sich den Nationalsozialismus anguckt oder Faschismus anguckt, auch ganz andere Ideen von Kollektivrechten sich vorstellen, ne? Wo sozusagen Menschen als Mitglieder von Kollektiven ungleich behandelt werden. Oder so etwas wie einen faschistischen Korporatismus, ja, wo sozusagen so ständegesellschaftliche Ideen wieder eine Rolle spielen. Auch all diese Elemente können natürlich auch als soziales Recht, wo Menschen nicht mehr als Individuen, sondern als Mitglieder von Gruppen ungleich behandelt werden vom Gesetz, können darunter fallen. Also das hat Radbruch in den 20er Jahren völlig naiv ausgeblendet, allerdings vor dem Aufstieg des Faschismus. Allerdings nicht ganz, in Italien war er schon da, also in Deutschland noch nicht. Gut, aber was man festhalten kann, ist, der Vorwurf von Radbruch ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Paschukanis sehr stark sich an dem Muster des bürgerlichen Privatrechts orientiert und das bürgerliche Privatrecht sozusagen als die Rechtsform schlechthin deutet, während so etwas wie solche Kollektivrechte oder solche rechtlichen Ungleichbehandlungen von Menschen als Mitgliedern von Gruppen gar nicht thematisiert werden oder nur sozusagen, also nicht wirklich im Fokus stehen. Ebenfalls damit verbunden ist der Gedanke, dass das öffentliche Recht bei Paschukanis unterbelichtet bleibt. Also das Verhältnis des Staates zu den Bürgern, das rechtlich geregelt ist, wird nicht beleuchtet, sondern es wird nur das Verhältnis der Bürger untereinander, das der Staat garantiert, beleuchtet, also das Privatrecht. Auch da ist was dran, also weil Paschukanis ja sozusagen den zentralen Gedanken des Rechts ausgehend von dem Warentausch zweier Warentauschenden, wie er sagt, entwickelt. Eine weitere Kritik, die in den 70er Jahren formuliert wurde, die wiederum mit der von Radbruch übereinstimmt, aber jetzt nun in kritischer Absicht, ist der Gedanke, den Ulrich Preuß entwickelt hat, Anfang der 70er Jahre, und der sich eigentlich auf eine vorherige Tradition von Franz Neumann und anderen bezieht, dass sogenanntes Maßnahmerecht von Paschukanis nicht beleuchtet wird. Das heißt, Paschukanis denkt sich den Kapitalismus so, dass der Kapitalismus eine systematische Eigentumsgarantie durch den Staat erfährt, im Kapitalismus das existiert, und einzelne Privateigentumssubjekte rechtlich miteinander verkehren und das vom Staat gesichert wird. Und das ohne Ansehen der Person in Form abstrakt allgemeiner Gesetze. Aber es gibt auch staatliche Maßnahmen in Gesetzesform, die sich auf konkrete Anlässe beziehen, die sich auf konkrete materielle Reproduktionserfordernisse des Staates beziehen. Zum Beispiel Gesetze, die bestimmte Infrastrukturleistungen garantieren, die vom Markt nicht hervorgebracht werden. Dieses sogenannte Maßnahmerecht oder Maßnahmegesetze, die haben einen immer größeren Umfang in der Entwicklung des Kapitalismus. Darauf stützt Ingeborg Maus übrigens auch ihre marxistische Dechiffrierung der Theorie von Karl Schmidt in dem sehr schönen Buch Bürgerliche Rechtstheorie und Faschismus. Und Preuß hat da eine ähnliche Argumentation. Das heißt, solche maßnahmerechtlichen Formen, die situativ oder sozusagen nach den konkreten Erfordernissen konkreter Marktbedingungen und Marktakteure gestaltet werden, die sind in dieser Theorie von Paschukanis erstmal nicht unterzubringen. Ob sie systematisch nicht da reinpassen, ist eine andere Frage. Es ist aber nicht hauptsächlich Gegenstand oder ist nicht wirklich Gegenstand seiner Theorie. Hans Kelsen hat eine sehr komplizierte und sehr fundierte Kritik geäußert an dem Gedanken von Paschukanis, dass er die Rechtsform von dem Verhältnis zweier Subjekte ausdeutet, nämlich vom Vertragsverhältnis her, habe ich ja eigentlich entwickelt. Kelsen sagt nun aber, dass die Berechtigung des einen über sein Eigentum zu verfügen, also über die Dose Cola, nur die Kehrseite der Verpflichtung des Geldbesitzers ist, sich von dem Übergriff auf die Dose Cola zu enthalten. Das heißt, die Berechtigung ist nichts anderes als die Schattenseite einer Verpflichtung, und eine Verpflichtung ist als rechtliche Verpflichtung mit einer staatlichen Zwangsnorm verknüpft, sagt Kelsen. Kelsen definiert das Recht als ein hypothetisches Urteil, das einen rechtsbedingenden Tatbestand mit einer bedingten Rechtsfolge verknüpft, die ein staatlicher Zwangsakt ist. Wenn du dir das Geld des Geldbesitzers aneignest, dann wirst du bestraft, und zwar durch Entzug von Leben, Freiheit, Eigentum. Das wäre die Rechtsnorm nach Kelsen. Kelsen sagt, wenn das nicht staatlich erzwungen wird, dann ist es auch gar keine rechtliche Verpflichtung, dann haben wir allenfalls eine moralische Verpflichtung, und damit verfehlt Paschukanis den Sinn des Unterschieds zwischen Moral und Recht. Ich gebe jetzt erstmal nur Kelsen wieder und überlasse es mal der Diskussion, inwiefern wir das plausibel finden. Er sagt auch, dass die Kompetenz, Verträge zu schließen und damit die Kompetenz, Diebstahl zu begehen, ein von der objektiven Rechtsordnung eingeräumte Erlaubnis unter Verbotsvorbehalt ist. Ja, also das heißt, Dieb zu sein ist eine rechtliche Kompetenz, die der Staat als objektive Rechtsordnung verleiht. Und nicht etwas, das ich erst habe und das dann staatlich garantiert wird von einer objektiven Rechtsordnung. Bei Paschukanis gibt es diesen Gedanken, das subjektive Recht ist sozusagen primär und das objektive Recht ist sekundär. Das Recht als Anspruch ist primär, das Recht als Verpflichtung sekundär. Und Kelsen sagt, Vollkommener Unsinn, es ist genau andersrum. Alles Recht ist objektives Recht. Das, was ihr meint, was subjektives Recht ist, ist auch objektives Recht. Es ist nur die Kehrseite des objektiven Rechts, nämlich die Kehrseite einer Verpflichtung. Die Berechtigung ist die Kehrseite einer Verpflichtung. Und der Paschukanis denkt es umgekehrt, so die Idee von Kelsen. Also im Grunde genommen unterstellt Kelsen, und zwar auch explizit dem Paschukanis, dass er sich einer ganz naiven bürgerlichen, kontraktualistischen Rechtsauffassung unterwirft, die letztlich eine liberalistische sei, nämlich der Gedanke, dass Recht ein Anspruch von Menschen ist auf irgendwelche Dinge, der dann vom Staat erst garantiert wird. Und Kelsen sagt, nein, der Anspruch wird von der Rechtsordnung erst hervorgebracht. Innerhalb der marxistischen Tradition haben vor allen Dingen Karl Korsch, Oskar Negt und Burkhard Tuschling Paschukanis vorgeworfen, dass er methodische Inkonsistenzen in seiner Ableitung hat, und da ist auch einiges dran. Dieses Nacheinander, was ich euch präsentiert habe, Warenform, Rechtsform, Staatsform, ist im Grunde genommen, und das ist eigentlich, sage ich mal, der Anspruch von Paschukanis, kein zeitliches Nacheinander, sondern das ist ein begriffliches Nacheinander einer immer schon gegebenen komplexen Ganzheit. Also das heißt, der Paschukanis sagt das ja eigentlich selbst. Es gibt gar kein Recht ohne staatliche Garantie und es gibt auch keinen Warentausch ohne staatliche Garantie. Aber begrifflich entwickle ich die Form des Rechts ausgehend vom Warentausch und die Form des Staates. Aber an einigen Stellen und an nicht wenigen Stellen sieht es so aus, als ob Paschukanis sich das so vorstellt, es gibt erst einen Warentausch ohne Staat und dann mit Staat. Und damit würde er tatsächlich in die von Kelsen kritisierte Idee verfallen, naja, es gibt erst sowas wie Warentausch und dann irgendwann kommt der Staat hinzu und garantiert diese Verpflichtung, Berechtigung. Was ich für falsch halte, ist die Kritik von Korsch und anderen, dass Kelsen die Zirkulation überschätzen würde, also den Warentausch für die Rechtsform, in Bezug auf die Rechtsform als gleiche, abstrakt allgemeine Rechtsform, die ohne Ansehen der Person gilt, glaube ich das nicht, weil die Berücksichtigung der Produktionssphäre, die ist bei Paschukanis drin, indem man nämlich sagt, nur unter der Bedingung von Klassenverhältnissen gibt es ja überhaupt allgemein eine Tauschgesellschaft. Und diese Tauschgesellschaft ist Vermittlung von Klassenherrschaft. Aber wenn ich direkt das Klassenverhältnis als Ungleichheitsverhältnis in der Produktion zum Ausgangspunkt der Rechtsentwicklung machen würde, würde ich wieder bei den Problemen von Lenin landen, dass ich nicht erklären könnte, ja, warum gibt es denn ein abstrakt allgemeines Recht ohne Ansehen der Person? Da hätte ich nämlich wieder die herrschende Klasse, die beherrschte Klasse, die Ausbeutende und die Ausgebeutete. Und ich käme von dieser Ungleichheit nicht zur Gleichheit. Von dieser Ungleichheit komme ich zur Gleichheit nur, wenn ich erkenne, dass diese Ungleichheit über den gleichen Warentausch vermittelt wird. Und insofern halte ich den Vorwurf der Überschätzung der Zirkulation zumindest für diesen Aspekt für problematisch. Ich lasse jetzt mal einiges raus, das heute nur noch wirklich nur noch von ideengeschichtlich musealem Interesse ist, wie der Vorwurf von Korsch, das Recht gehört zum Überbau, nicht zur Basis. Ich beziehe mich jetzt auf die technische Regel, und hier hat vor allen Dingen in diesem Band, den auch einer der Veranstalter hier mit hatte, der von dem Arbeitskreis Rechtskritik veröffentlicht wurde, hat Andreas Arndt aus Berlin einen Vortrag gemacht, zu einen sehr harschen, kritischen Vortrag zu Paschukanis aus der Perspektive einer hegelianisch-marxistischen Tradition. Und Arndt wirft Paschukanis Emanzipationsperspektive letztlich totalitäre Tendenzen vor. Und jetzt, wie gesagt, ich habe schon gerade gesagt, Paschukanis sagt nicht, wir müssen die bürgerliche Rechtsform abschaffen, solange die Bedingungen dieser Rechtsform noch existent sind. Aber in der Tat stellt er sich die kommunistische Form der Koordination der Willen doch sehr monolithisch vor, wenn er sagt, ja, wir haben einen homogenen Willen, wir haben ein einheitliches Ziel, das wir verfolgen, und jetzt suchen wir nur noch technische Regeln und Normen, die uns dahin führen, dieses Ziel zu realisieren. Was aber, wenn es trotzdem entgegenstehende Willen gibt, wenn es trotzdem Streit gibt, wenn es trotzdem Interessengegensätze gibt? Das ist ein Problem in dieser Idee der technischen Regel, ein Problem, das so sehr schnell mit diesem Homogenitätsgedanken erledigt wird. Diese Idee, ich habe mal hier ein Zitat von Paschukanis, da wird das vielleicht deutlich, Zitat: Wenn das lebendige Band, das das Individuum mit der Klasse verbindet, tatsächlich so stark ist, dass die Grenzen des Ichs sozusagen verwischt werden und der Vorteil der Klasse tatsächlich mit dem persönlichen Vorteil identisch wird, dann hat es keinen Sinn mehr, von der Erfüllung einer moralischen Pflicht zu reden und von einer rechtlichen auch nicht. Paschukanis postuliert, Zitat, den sozialen Menschen der Zukunft, der sein Ich im Kollektiv aufgehen lässt und darin die größte Genugtuung und den Sinn des Lebens findet, Zitat Ende. Und das ist natürlich totalitär. Ja, also wenn das nichts anderes ist, als wenn ich nur im Aufgehen im Kollektiv einen Sinn des Lebens finde, dann ist das ein sehr autoritär, sogar totalitärer Gedanke, weil ich ja dann, also Verwischung der Grenzen des Ichs und Aufgehen im Kollektiv, das sind solche Begriffe, die lassen für eine Sphäre, die abgetrennt ist vom Kollektiv, keinen Raum mehr. Und eine Sphäre, die abgetrennt ist vom Kollektiv, wo das Individuum etwas gegen das Kollektiv geltend machen kann, ist mit dem Gedanken des Privatrechts und des subjektiven Rechts ja formuliert. Ob das realisiert ist, ist eine andere Frage, aber zumindest rudimentär, selbst in einer bürgerlichen Gesellschaft, durchaus existent. Genau diese Errungenschaft der subjektiven, der Sphäre der Besonderheit, wie Arendt das mit Hegel nennt, die wird damit einkassiert wieder. Ob Paschukanis sich das wirklich so repressiv und monolithisch und kollektivistisch vorstellt, wie er es hier schreibt, weiß man nicht, aber Arendt hat meines Erachtens vollkommen recht darin, als auf eine Gefahr hinzuweisen, die in diesem Gedanken der Ersetzung des Rechts durch eine technische Regel gegeben ist. Und auf jeden Fall unter den Bedingungen, unter denen wir heute leben, wo wir keineswegs unter Bedingungen leben, in denen eine emanzipatorische, sozialistisch-kommunistische Bewegung eine Aufhebung im positiven Sinne des bürgerlichen Rechts intendiert, wo sozusagen die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft aufgehoben sind, im Sinne von auch erhalten, sondern wo wir eher mit Tendenzen konfrontiert werden einer maßnahmerechtlichen Kollektivierung, einer nationalistischen, rassistischen oder islamistischen Kollektivierung von Recht. Das heißt, unter diesen Bedingungen muss man sagen, muss man noch ein größeres Fragezeichen hinter diesen Gedanken der technischen Regel stellen, die einen homogenen Gemeinschaftswillen als existent unterstellt und keine institutionellen Formen der Aushandlung von Besonderheit, Streit und so weiter vorsieht. Wie gesagt, immer mit dem Vorbehalt, Paschukanis hat hier so eine nicht besonders ausführliche, relativ dünne, einen Entwurf, einen Versuch geschrieben. Man kann da natürlich jetzt auch nicht verlangen, dass er das alles berücksichtigt, aber dennoch sind solche Elemente bei ihm vorhanden. Gut, damit belasse ich es jetzt erstmal. Also einige Kritikpunkte hier genannt und das heißt, Paschukanis hat auf der einen Seite, wie ich finde, sehr überzeugend gegen die instrumentalistische Staatstheorie von Lenin argumentiert und einen Zusammenhang von Warenform und Rechtsform hergestellt. Das Problem bei Paschukanis ist allerdings, wie die Kritik ja zeigt, dass er sehr stark das Recht mit dem bürgerlichen Privatrecht identifiziert und bestimmte Elemente beinhaltet, die sozusagen diese Bewahrung oder eine Bewahrung dieses Fortschritts, dass das Individuum auch etwas für sich sein darf gegenüber dem Kollektiv, durchaus auch gefährdende Elemente beinhaltet. So viel erstmal. Vielen Dank. Vielleicht einsteigen, also wenn das alle aushalten, trotz Nikotinentzug oder so. Wer nicht, kann ja trotzdem kurz pausieren. Gibt es denn Fragen erstmal zu dem Vortrag, Anmerkungen vielleicht auch direkt? Erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich hätte zwei Fragen. Einmal, du hast jetzt gemeint, dass Paschukanis nur die privatrechtliche Ebene betrachtet seine Analyse. Ich hatte aber den Eindruck, dass er schon auch in einem Kapitel schreibt, der auch über den Rechtsbruch auch das Strafrecht betrachtet. Also inwiefern der Staat auch die physische Gewalt auch braucht, um die Tauschverhältnisse zu erhalten und sich im Strafrecht selbst auch wieder ein Tauschprinzip, eigentlich so ein Talionsprinzip zeigt. Also, da hatte ich schon, also auch wenn ich recht gehört, dass es insgesamt etwas übrig bleibt, hat schon ein, dass er das öffentliche Recht in Form des staatlichen Strafrechts ja. Schon im Blick hat. Und zweite Frage wäre, wir lesen jetzt aber als Kriegsjuristin Polanzas, der eher einen anderen Ansatz hat, der sich eher dem historisch-spezifischen Kräfteverhältnis in den Produktionsverhältnissen, also in den Klassenverhältnissen, aber auch im Staat anschaut. Und da frage ich mich immer, inwiefern man vielleicht auch diese Ansätze ein Stück weit verbinden könnte oder wenn man sich auch dann unterschiedliche Formen von Staatlichkeit anschauen will, inwiefern sich innerhalb dieser Form des Warentauschs immer wieder auch spezifisch historische Kräfteverhältnisse bilden und dort auch Kämpfe stattfinden, inwiefern es auch für eine historische Analyse wichtig ist, nicht nur die Form zu betrachten, sondern auch die spezifischen Kräfteverhältnisse. Ja, also zum Zweiten erstmal, das ist ja auch was einer, der schon längst weg ist hier, aber mal hier war Joachim Hirsch schon in den 70er Jahren auch als Programm hatte, ne, diese Formanalyse des Staats und des Rechts mit einer Analyse von Klassen- oder Kräftehegemonieverhältnissen zu verbinden. So, ne, das hat er ja über 2-3 Jahrzehnte auch gemacht und auch mit empirischen Analysen. Insofern würde ich dem erstmal voll zustimmen. Ich habe auch mal eine kurze Kritik an Polanzas Kritik an Paschokanes geschrieben, Rechtsform und Produktionsverhältnisse heißt der. Da habe ich versucht zu zeigen, dass der Polanzas nun wiederum in der Analyse der Rechtsform eigentlich sehr große Probleme hat, weil er die irgendwie nicht in den Griff bekommt. Der Polanzas versucht, die abstrakt allgemeine Rechtsform aus der Gleichförmigkeit des kapitalistischen Produktionsprozesses als Arbeitsprozess abzuleiten, also aus einer Rationalisierung des kapitalistischen Arbeitsprozesses, was wirklich eine eher Metaphorisierung der Rechtsgleichheit ist, als irgendeine Erklärung. Und er hat so einen sehr hemdsärmeligen Gedanken, wir sind doch Marxisten. Marxisten kümmern sich um die Produktion und nicht um die Zirkulation. Ne? Und die Zirkulation wird dann so in die Richtung der Ideologie gerückt. Und das halte ich für sehr problematisch bei Polanzas, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass alles Quatsch ist. Also der hat da schon genau diesen Ansatz, eben die Kräfteverhältnisse und so eine intermediäre Theorieebene einzubauen, die auch wichtig ist, klar. Ne? Insofern halte ich auch dann die Gramscianer gegen die Paschukanis-Leute oder Formanalyse gegen Hegemonietheorie für eine absurde Diskussion. Aber natürlich gibt es von beiden Seiten, ich würde eher sagen heute von der Hegemoniefraktion, wenn man so will, theorieimperialistische Attitüden, ne, die sagen, von unserem Ansatz kann alles aus erklärt werden. Ne? Und die reflektierteren Formanalytiker wie Blanke oder Lepple haben schon in den 70er Jahren gesagt, dass das nicht geht, dass es Grenzen hat. Und die reflektierteren Hegemonietheoretiker sagen das auch, aber es gibt auch Leute wie Alex Demirovich zum Beispiel, der alles auf Kräfteverhältnisse reduziert. Also meines Erachtens ist es ein handlungstheoretischer Reduktionismus, der in direkter Linie zur postmodernen Hegemonietheorie von Laclau-Mouffe führt, auch wenn Demirovich sich durchaus kritisch davon abgrenzt, aber das scheint mir so eine theorieimperialistische Attitüde zu sein. Aber genau, ich würde sagen, das kann man beides, wenn man das auf die jeweilige Abstraktionsebene bezieht, für die Theorie gültig ist, kann man es beides verbinden. Das mit dem Strafrecht, ja, da hast du vollkommen recht. Also das Strafrecht hat eine wichtige Funktion bei Paschukanis, aber es geht dann auch immer um die Rechtsbrüche unter den Warenbesitzern. So, ne? Also das ist sozusagen das Modell dann. Ne? Und aber gut, dass du das mit dem Strafrecht und dem Talionsprinzip sagst. Da würde ich noch eine weitere Kritik an Paschukanis einfügen. Er hat ja nämlich auch wie ich auch ansatzweise zitiert habe, ein Kapitel über Moral in dem Buch. Und genauso wie er die Rechtsform auf die abstrakt allgemeine Rechtsform und die abstrakte Allgemeinheit der Rechtsform auf die bürgerliche Tauschgesellschaft reduziert, reduziert er die abstrakte Allgemeinheit moralischer Regeln, also eines moralischen Universalismus, wiederum auf das Tauschprinzip der kapitalistischen Gesellschaft. Und das ist für mich eine bei aller berechtigten Historisierung bestimmter Formen von Abstraktion und universellen Geltungsprätension von Recht und Moral, ist das für mich eine falsche Historisierung tatsächlich überhistorisch gültiger, allgemeinmenschlich gültiger Normen. Ohne jetzt in die moralphilosophische Diskussion einsteigen zu wollen, aber man könnte sagen, es gibt tatsächlich so etwas wie Vernunftansprüche und bestimmte Formen von, wenn man von mir aus kann man das Naturrecht nennen oder man kann es auch wie auch Moral nennen, die universelle Geltungsansprüche formulieren, die auf den Menschen an sich zielen und insofern eine Abstraktion von Besonderheiten vollziehen, die nicht aufgehen in der kapitalistischen Warentauschgesellschaft. Das sage ich, das betone ich so besonders, weil wir heute uns in einer Lage befinden, in der wir nicht marxistische Kritiker haben, die den kantischen kategorischen Imperativ auf das Tauschprinzip reduzieren, wie Paschukanis das meines Erachtens völlig zu Unrecht macht und sehr metaphorisch und kenntnislos in der Philosophiegeschichte, sondern wir haben postmoderne historische Kulturrelativisten, die moralischen Universalismus auf westliche, weiße, männliche Dominanzkultur reduzieren und damit kulturrelativistische Einbrüche, ein Kotau vor dem Islamismus und ähnlichen Dingen praktizieren. Das heißt, tatsächlich überhistorisch gültige Elemente, die sich auf den Menschen an sich beziehen, auf eine historisch-spezifische Kultur reduzieren und damit Vernunftansprüche preisgeben. Und ich will Paschukanis nicht zum Postmodernen machen, aber dieser materialistische Reduktionismus, den es in dieser Form des Marxismus gibt, gefährdet auch den Gedanken über historisch gültige Vernunftansprüche und moralische Ansprüche oder kulturübergreifender moralischer und Vernunftansprüche. Das ist nicht postmodern und es ist nicht so radikal wie bei vielen heutigen Vertretern, aber das ist eine Gefahr. Und deswegen würde ich sagen, das ist in diesem Buch eines der schwächsten Kapitel, wo er da über die Parallelisierung von kategorischen Imperativ mit dem Tausch macht. So. Aber gut, das nur noch mal als Ergänzung. Können auch gerne Verständnisfragen gestellt werden. Also wenn niemand eine Frage hat, würde ich vielleicht auch noch was dazu sagen, tatsächlich. Und zwar hatte ich mich bei diesen technischen Regelungen auch, als ich das Buch gelesen hatte, auch, also ich fand das auch ansatzweise kryptisch, hatte dann aber eigentlich eher so den Eindruck, dass diese technischen Regelungen von ihm so ein Beispiel sind für so einen Regelungsmodus, der tatsächlich eher so bestimmte Situationen fassen soll, die auch technisch regelbar sind überhaupt. Und dann bleibt natürlich die Frage offen, was macht man mit anderen Situationen, was macht man mit den Interessenkonflikten? Und ich hatte eigentlich eher sozusagen die ganze Sache so gelesen, dass das eher eine Frage der Politik ist, die man dann sozusagen politisch klären muss sozusagen. Und sozusagen zu sagen, das ist sozusagen dann totalitär, gilt ja eigentlich nur, wenn man sozusagen den Modus der Politik auf so einer sehr schmidtschen Art und Weise liest und dann so sehr autoritär liest, sozusagen die Stärksten setzen sich durch und so weiter. Und ich hatte eher so den Eindruck, dass er dann so auch andere Möglichkeiten als technische Regelungen zulässt, sozusagen als Option. Und das eher so eine Option. Und deswegen ist es ja auch dieses Eisenbahnbeispiel ist ja total albern, wenn man das, also so das, oder nicht albern, aber sozusagen man denkt sich, ja, das ist ja schön und gut, klar, den Eisenbahnplan, da kann man sich irgendwie drauf einigen, aber also, ja. Ja, man könnte jetzt sagen, um das zu retten, dass das zumindest nicht ausschließt, dieser Ansatz, dass man sagt, eben also wie du es vorgeschlagen hast, die Dinge, wo es eine Interessenhomogenität gibt, die lösen wir mittels technischer Regel, und was heißt lösen, die sind ja schon gelöst, die werden sozusagen implementiert durch technische Regeln und das andere wird dann politisch ausgehandelt. Nur ich frage, was heißt politisch ausgehandelt? Also ich möchte mich nicht irgendwelchen WG-Pläne stellen müssen, wo irgendwelche unkontrollierbaren subjektiven Moralkriterien auftauchen, sondern ich möchte schon, dass es verbindliche Verfahren gibt, die Konfliktaustragung regeln. Wenn ich verbindliche Verfahren habe, habe ich Abstraktionen, abstrakte Regeln, die auch noch für alle gelten. Und damit habe ich was? Eine Rechtsform. Und zwar eine, die irgendwie durchgesetzt werden muss. Aber das ist nochmal eine andere Frage, ob es jetzt da eines Staates bedarf oder nicht. Aber Daniel Leuk würde es wahrscheinlich verneinen, ich würde es eher bejahen. Aber der Punkt ist sozusagen die, wir haben dann wieder eine Regel, die eine rechtliche Form hat, würde ich sagen. Oder zumindest eine abstrakte Form hat. Und insofern lässt er genau das, was ja seinen Ansatz in Frage stellen würde dann, also diese radikale These, dass Recht nur bürgerliches Recht ist, das lässt er ja sozusagen außen vor. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, dass dann so ein bisschen zurückzunehmen, die These, das ist immer noch für die bürgerliche Rechtsform immer noch eine ganz interessante Analyse, die er macht, aber die ist meines Erachtens nicht ausreichend. Auch ist für mich völlig uneinsehbar, warum man jetzt so etwas wie feudalistische Normen oder antike Normen nicht mehr mit dem Begriff Recht bezeichnen soll. Das ist so ein bisschen so ein Streit um Worte eigentlich, ne? Weil nein, Recht ist nur die abstrakt allgemeine Form, die ohne Ansehen der Person gilt, gesellschaftsweit, naja gut, wenn du willst, dass das so, dass das Recht genannt wird, dann müssen wir uns für die anderen Sachen eben neues Wort ausdenken. Ich finde es aber irgendwie problematisch, das so zu machen, ne? Wie Paschukanis. Er nennt das ja dann Vorrecht, ne? Und diese Doppeldeutigkeit ausspielend, dass die Rechtsform im Feudalismus immer Privileg war und es ist eigentlich gar kein Recht, sondern ein Recht vor dem Recht. Aber das halte ich für ein Spiel mit Worten. Fast Derrida, das ist fast Derrida würdig. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu schnell geredet, deswegen gibt es keine Fragen. Ah, bitte. Das war genau die Reduktion, die ich irgendwie machen wollte, notwendig irgendwie in der Sache begründet, weil es gibt diese eine Stelle, da sagt er, naja, ich entwickle das halt analog zur Theorie der politischen Ökonomie, mache nämlich halt die klassischen Naturrechtslehren, also wo das Individuum auf den Plan tritt. Und deswegen könnte man ja sagen, ja okay, die Reduktion, die aufs Privatrecht macht, ist irgendwie da bin ich geschuldet und ich frage mich halt, also so eine ganz kleine Nachfrage, ob wenn ich einfach sagen würde, ja stimmt, ich habe mich gut verstanden. Das ist mein Also zumindest würde ich auch zustimmen, dass das, wenn man seine methodischen Selbstreflexionen, die er da einstreut, liest, dass das irgendwie so eine Flucht nach vorne eigentlich ist. Aber trotzdem gibt es ja dann immer noch Phänomene, die man irgendwie analysieren muss. Also wie zum Beispiel dieses sogenannte Maßnahmerecht, wie diese sich auf Menschen als Mitglieder von Kollektiven berufenden und die Kollektive ungleichbehandelnden Normen, die staatlich mit staatlicher Zwangsandrohung versehen sind. Und es gibt vor allen Dingen diesen, und das halte ich für noch problematischer, also diesen Punkt, auf den der Kelsen hinweist, nämlich diesen Gedanken, das Recht von der Berechtigung aus, vom subjektiven Recht auszudenken, statt von der Verpflichtung aus. Und dann das Problem, ja, wo ist jetzt der Unterschied zur Moral? Ohne dass ich Kelsens Theorie jetzt teilen würde mit dieser ganzen Grundnorm und diesem ganzen Kram, aber doch diesen Gedanken von der zwangsandrohenden Verpflichtung aus, das Recht zu denken, scheint mir doch ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Und der Paschukanis sagt es ja genau umgekehrt. Je mehr sich das Recht der autoritativen Weisung nähert, desto weniger ist es überhaupt Recht, sagt er. Und da bin ich skeptisch. Früher war ich da nicht so skeptisch, aber jetzt bin ich skeptisch. noch jemand weitere Anmerkungen, Fragen? Ja, wir müssen es auch nicht günstig in die Ja, ziehen, ich würde dann nur noch eine kleine Veranstaltungsankündigung machen wollen. Die wollte ich am Anfang machen, habe ich vergessen. Ich organisiere morgen Abend eine Veranstaltung mit Matthäus Hagedorni aus Leipzig in Gießen, im schönen Gießen, im großen zoologischen Hörsaal um 19.15 Uhr. Da wird Matthäus Hagedorni über das Islambild der neuen Rechten reden unter der Überschrift Konkurrenten. Und ich würde mich freuen, den einen oder die andere dort zu sehen. Das wird ein bestimmt ein spannender Vortrag. Vielen Dank.